verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen. Sachenbacher Steele wurde aus der deutschen Olympiamannschaft ausgeschlossen und nach Hause geschickt. In einem Statement schrieb sie vom schlimmsten Albtraum, den man sich vorstellen kann. Seit knapp 2,5 Jahren ist sie im Gefängnis. Nun kommt die ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko wieder frei. Das Parlament stellte heute dafür die Weichen. Die Abgeordneten beschlossen, dass die Vorwürfe gegen die ehemalige Regierungschefin nicht mehr als Straftaten gewertet werden. Der Warnstreik der privaten Sicherheitskräfte hat den Frankfurter Flughafen lahmgelegt. Bis zum Nachmittag fielen zwar nur rund 60 von 1.300 geplanten Flügen aus. Das liegt aber auch daran, dass 50% der Passagiere in Frankfurt umsteigen. Reisende, die ab Frankfurt losfliegen wollten, kamen meist nicht weg. Am Frühnachmittag wurde der Flughafen dann für sie ganz gesperrt. Die Bundestagsabgeordneten bekommen deutlich mehr Geld. Die Diäten sollen um 830 Euro steigen auf 9.082 Euro im Monat. Mit dem Beschluss des Bundestages steigen die Bezüge der Parlamentarier auf die Höhe eines Bundesrichters. Linke und Grüne hatten sich gegen die Pläne gewandt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Möbel Hogelmann. Ihr Küchenprofi mit dem größten Granitarbeitsplattenstudio am Oberrhein. Möbel Hogelmann. Direkt am Flugplatz in Lahr. 307, hallo Autofahrer. Auf der A5 Basel Richtung Frankfurt. Zwischen Karlsruhe Nord und Gronau nach dem Unfall mit mehreren Fahrzeugen noch 10 Kilometer Stau. Und es gab auch mehrere Unfälle im Stau. Geblitzt wird in der Ortsdurchfahrt Schuttertal, Höhe Gasthaus Schutterblick und auf der B462, Raststadt Richtung Freudenstadt, Höhe Vorbach beidseitig. Ich bin Sven Steiner und wünsche Ihnen einen klasse Freitagabend mit Charlie 2000. Hey, a Gaudi muss sein. A Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. Gaudi muss sein. Die Wanne ist voll. Gaudi muss sein. Charlie und die Kanten tanzen. Gaudi muss sein. Willkommen im Team. Wir überwachen extraterrestrische Aktivitäten auf der Erde. An mir sieht das Outfit cool aus. Nie den roten Knopf drücken. Jetzt gibt's Rambazamba. Nicht so nötig. Ein Dreifachter denn das. Hallo. Hallo Max. Und nix wie ab. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Die Lösung steht die Haare zu Berge. Oh yeah. Ladies and gentlemen. Back.

That's enough. Let's everyone go home now. Goodbye, everyone. Open your mind. Work all open night and a drink of rum. Open your mind. Stop open for nine at the morning come. Open your mind. Come, Mr. Taliban, tally me banana. Open your mind. Oh.

Ja, kleines 90er Spezial gerade. Hein? Funky Divas, das war der Überhammer. Aber nicht in den Hitparaden, aber in den Diskotheken. Heute Abend bombt die Stimmung. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. One more time. Constant music in the air. New vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Absoluter Wahnsinn, ne? Mr. President und Alphaville.

Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hitradio Ohr präsentiert den Hamballeball der Nahalanellram. Am 1. März um 20.11 Uhr in der Turn- und Sporthalle Kehlmalen. Großer Preismaskenball mit Prämierungen für die schönsten Kostüme, Masken, Büttenreden, Tänzen und Pantomimen. Alle Informationen unter www.nellram.de. Närrische Unterhaltung wünscht die Zelle Absberg, Winzergenossenschaft Zellweierbach. Hallo, wir sind in der Türkei. Wir konnten den Frühbucherrabatten von Schau ins Land Reisen nicht widerstehen. Urlaub in der Türkei mit Schau ins Land Reisen. Jetzt in Ihrem Reisebüro. Griesheim Allah! Beim Feuerwehrball sind die Jecken los. Das Motto: Karneval an der Kinzig. Die Freiwillige Feuerwehr bittet in die Bütt mit Gardentanz, Elvergard und Männerballett. Mit dabei die Tom Robin Band und Hitradio DJ Uwe Carsten. Der Griesheimer Feuerwehrball, Samstag, 22. Februar, ab 20.01 Uhr in der Gotzwaldhalle. www.fastnachtskalender.de. Das ist der exklusive und umfassende Veranstaltungskalender für die fünfte Jahreszeit. Alle Fastnachtstermine auf einen Blick und dazu jede Menge Informationen über Narrenzünfte und Fastnachtsvereine aus der Region. Besser informiert mit Hitradio Ohr und dem Fastnachtsbier von der Familienbrauerei Bauhöfer in Rentchen-Ulm. Denn närrisch wird die Narrenbrut erst durch Ulmer Hexensud. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend, freitags ist Codex-Tag. Heute heißt Animals at Codex Club. Animals. Wieder mit jede Menge Aktionen. Animal Gogos, Blue Cup Aktion. Und jeder, der heute bis 23.30 Uhr Eintritt bezahlt, bekommt einen blauen Becher. Mit dem es 50% auf alle Longdrinks die ganze Nacht gibt, außer Red Bull. Dann gibt es noch die Bonusaktion. Jeder im Animal Outfit, also Hase, Bär, Affe, Tiger, Katze, Maus, Panda, also Komplettkostüm, bekommt 40 Euro Freiverzehr. Und zwar bis 23.30 Uhr. Heute Animals, das ist der Wahnsinn. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Birthday Party. Januar, Februar Geborenen kommen ganz gut weg. Die fetteste Geburtstagsparty der Region. Birthday Spezial. Ihr könnt bis zu 100 Euro für die Geburtstagskinder ergattern. Das geht folgendermaßen. Bring deine Freunde mit zum Feiern und bekomme pro Freund oder Freundin 5 Euro Freiverzehr, aber maximal nur 20. Ihr müsst also zusammenkommen als Gruppe. Die Aktion läuft bis 24 Uhr. Personalausweis mitbringen. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow. Ich spüre etwas. Live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio, Ross and Special K to know. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Try Sash aus alten Tagen, hier mit Chris Brown zusammen. 19:50 Uhr, willkommen bei Hitradio Nachtschwärmer. studio@hitradio-ohr.de, das ist die E-Mail-Adresse, die mich erreicht. Was mich hier erreicht, das ist noch gar nicht schön. Al, was hast du wieder? Al Bundy, Pokai, 4 Touchdowns in einem Spiel. Aber das lässt du jetzt, das wissen die Leute längst auswendig. Komm, Al. Al Bundy, Pokai, 4 Touchdowns in einem Spiel. Nein, das wollen wir gar nicht wissen. Das würde dir gefallen, ne? Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du jetzt? Okay, kein Problem, dann unterhalte ich mich eben selbst mit einem meiner anspruchsvollen Hobbys. Gut, okay. So. Freestyle Spezial. Schon die erste Grüße. Da wird erstmal gegrüßt der Alex aus Kapsweier. Dann der Michael aus Gaggenau. Von Kultstars. Now I'm feeling so fly, like a G6. Freestyle Spezial. Wow. Ja. Hey. Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken. Hey. In dieser Sendung laufen nur solche Spezialitäten. Ja, Robert Ticke, Fat Boy Slim, Cypress Hill. Und noch ein paar andere drin. Ja, oh. Gleich 20 Uhr. Aber das macht uns gar nichts. Denn in dieser Sendung gibt es keine Nachrichten. Ja, ha? Ja, freust du dich? Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Hey, Schuhnachrichten. Also bitte, jetzt reiß dich zusammen. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. So, so. Aber nicht hier. Und das Tittenmagazin. damit kommst du nicht durch, Gerl. Du glaubst doch nicht, dass du damit durchkommst. Nein, auf keinen Fall. Wenn du Krieg willst, dann kannst du Krieg kriegen. Du kannst auch Krieg haben. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Oh, das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Erster Freitag. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Fasnet Spezial. Alle, die im Fasnachtsfieber sind, werden gegrüßt hier. Und ab geht's. Und ab geht's. Und ab geht's. Und ab geht's. Und ab geht's. Und ab geht's. Zicke, zacke, faster Jacke, hoi, hoi, hoi. Und alle DJs, die eine Phase Musik machen, auf den öffentlichen Veranstaltungen, sollten diese Songs auf jeden Fall auch drauf haben. Oh, da hätte ich zwischen noch ein paar Fasertermine. Morgen steigt der Haxenball. Zunzweiler Haxenball. Dann der Burgunderball in Durbach, auch morgen. Und noch viele weitere andere Veranstaltungen. Ja, hier geht's ab in der Ortenau. Noch bei der Notrufzentrale? Ich muss ganz dringend etwas melden, wissen Sie? Ein Nummer 1 Hit! Geh auf Maximum, auf Maximum! 1, 2, 3, together! Yes, yeah, Radio. Maximum.

aber dann vergessen, wir haben ja Fasnet. Lass uns schmutzig Liebe machen, alle diese wilden Sachen. La la la la, la la la la, la la la la la la. Party! Und ab geht's. Mi gente, welcome to the fiesta. Morena, ready to mover las caderas. Rubia, todita, las nenas, a la candela. Este viaje se hace lento. Zwei Nachbarinnen unterhalten sich. Hey, deine Tochter war doch im Urlaub auf Sizilien. Hat sie dir auch ein Souvenir mitgebracht? Oh ja, Morgen ist Taufe. Aber nein, einen haben wir noch. Genau. Drei Kinder unterhalten sich. Das erste, wir sind zu Hause drei Kinder, jedes hat sein eigenes Fahrrad. Das zweite ist gar nichts. Wir sind fünf Kinder, jedes hat sein eigenes Zimmer. Das dritte, das ist überhaupt noch gar nichts. Wir sind acht Kinder und jeder hat einen eigenen Papa. Das sind wieder Zustände. Ja. Hallo, wir haben Fasnet. Willkommen. Hoi, hoi, hoi. Ja, willkommen. Hey. Kosten Blitzer Service auf der B500 Baden-Baden Richtung A5 in der 60er Zone. Steht ein Blitzer. Dankeschön an den Christian. Da geht's weiter mit den Mädels nach Schwärmer. David aus Laa. Er hat noch Kindheitserinnerungen an mich. Super. Uhr am Freitagabend. Und die Stimmung steigt. Nimm mich jetzt auch, wenn ich miete wie ein Aas.

allein. Ja. Ganz nebenbei mal in die Mails reinschauen. Die Katrin Labisch. Hallo, darf ich auf diesem Weg den treuesten Charlie 2000 Hörer und meinen lieben Freund Matthias aus Rheinau grüßen? Wahrscheinlich arbeitet er noch und hört euch im Webradio. Er soll endlich nach Hause gehen und sich auch persönlich mal wieder blicken lassen. Katrin aus Offenburg. Der Uwe, der hat geschrieben, eine Melodie geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Aber lieber Uwe, ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst, welchen. Wann etwa? Schreib mal, wann genau, wie viel Uhr das kam. Signal verloren. Oh shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey DJ! Turn it up! Love, love, love. Even if the sky is falling down, I'm Ja, immer freitags ab 19 Uhr bis 23 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Radio A. Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. Der Bürger Lars Dietrich. Und der Stefan, der steht da. Ja. Ein Fahrrad. Ein Mädchen. Onkel Jürgen, mach sie klar. Sommerabend, überblühendem Land. Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr. Doch ich lachte und sprach, ich brauch keine reichen Daumen. Kam es, dass sie die Zeit vergaß mit der Gitarre. Hab ich ihr erzählt von meinem Leben. Go Jürgen, go Jürgen, go Jürgen. Auf einmal rief sie, es ist höchste Zeit, schon ist es dunkel und mein Weg ist noch weit. Doch ich dachte und sprach, ich hab dir noch viel zu geben. Fällt ein Horn, schwellt dann ab, ins Feld und abgeprellt. Kält die Sonne warm, fällt der Regen oder Jingle Bell. Stellt man sich ein Bett aus Feld, dann nennt man das ein Feldbett. Komplett für wenig Geld hast du dann ein Bett im Kornfeld. Ein Fahrrad, ein Mädchen, Onkel Jürgen, mach sie klar. Auf dem Feld aus Korn und Weiß und Onkel, die Onkel Jürgen. Wunderbar, weiter, weiter steht der Männer, fällt ein Schalter. Hoppe, hoppe, Reiter. Ein Bett im Kornfeld. Disco beat. Wild and wonderful music. Oh, it's the worst record I've ever heard in my life. Oh, it's the worst record I've ever heard in my life. Ein Bett im Kornfeld, genau. Gerade ist 21 Uhr durch. Die richtige Zeit für einen Nachtschwärmer ist, langsamer wach zu werden. Mein Freund ist doch kein Nachtschwärmer. Das ist ja ganz klar. Das ist doch wohl ein Scherz. Also du bist alles bloß kein Nachtschwärmer. Du bist ein kleiner Säufer. Zum 37., 38. und 39. Mal? Nein, nein, nein. Ja, aber er hat seinen Grund, dass er ab und zu einen trinkt. Hä? Es war vor 20 Jahren. Oh nein. Rockheiß, großes Spiel. Meine damalige Freundin, gut, später ist sie meine Frau geworden, aber das ist eine andere traurige Geschichte, hatte die komische Angewohnheit, mich anzuschreien, wenn ich im Spiel war. Natürlich hasste ich das, natürlich schrie sie immer weiter und einmal, als ein 300-Pfund-Baker auf mich zuraste, da habe ich

Eine kleine Spezialität nach Schwämme. Pink und Blue Öster Kult. Und den habe ich schon lange nichts mehr gehört. Eh? Fazit. Und da müssen wir was tun. Genau. Da ist alles still, ich geh. Schillen wie ein Regenbogen. Fazit bei Hitradio. Hitradio. Music Power. Power. Hitradio. Miami to L.A. Und hier geht's ab in der Region, in der Ortenau. Kein Entkommen, es gibt kein Entrinnen. Are you ready to rock steady? Summer, summertime love, from the summertime love. To rock steady, boys, boys, boys. Ja, das könnten alle Songs für die Fastnachtsparty sein. Oder? Was meint ihr? Ja, natürlich. Die doofe Witze-Ecke. Ein 20-Jähriger will abends einen drauf machen und geht in eine Bar. Dort lernt er eine hübsche 45-Jährige kennen. Sie plaudern und trinken ein paar Bierchen. Dann nimmt sie ihn in den Arm, fasst ihn in den Schritt und haucht ihm ins Ohr. Sag mal, hättest du mal Bock auf Sex mit Mutter und Tochter zusammen? Oh, er ist eine Feuer und Flamme gleich. Sie fahren zu ihr nach Hause, sie schließt die Tür auf, macht das Licht an und ruft: Bist du noch wach, Mama? Bist du noch wach, Mama? Mama mia. Aber nein, ja. Sie? Heute nicht, Schatz. Ich habe so schreckliche Kopfschmerzen. Strahlt er? Das riecht sich gut. Rate mal, wen ich mit Aspirin eingepudert habe. Roh her hier. Shut up. Ja, das ist der Freitag und das ist der Fasnachtsfreitag. Da ist extra, da ist es ganz krass. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Ich flippe gleich aus. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.

Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening car, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. Shocking Blue on Otis Redding. 21.41 Uhr am Freitagabend. Oh, meine Herren. My L. Ich musste Ihnen den Witz vorher im Aspirin erstmal verklickern. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Herren, Erl, bist du hinten dran? Du bist doch der Letzte. Ja, ja, beruhig dich wieder. Ja, ja, lach dich zu Ende. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Das gibt's nur bei Radio. Das ist Charlie 2000. Oh Mann, da falte ich im Kopf nicht aus. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Also so geht's nicht weiter, gell?

sollte es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir proben? Wahnsinn, ha? 21.57 Uhr. Kurz vor 22 Uhr. Ey, alle noch wach? Ich habe ja auch ein paar andere Bekannte, nicht nur meinen Freund Erl, ja, da bin ich ja richtig froh, sondern Tunter Helfman, Charlie Harper. Und wenn seine Putzfrau fragt, sind Sie noch von gestern betrunken oder haben Sie schon nachgekippt? Dann ist wieder was los, dann geht was ab, dann mit Sicherheit. Leck mich. Das ist Kapitel 1 in meinem nächsten Buch und das heißt, du kannst mich mal. Kapitel 2 heißt, leck mich an meinem bleichen Hintern. So, das war der Bruder von Charlie. Ich habe mal einem Date meine Karte gegeben, damit sie meinen Wagen volltankt. Und auf meiner nächsten Abrechnung war eine Brustvergrößerung und eine PlayStation 3. Und mit beiden durfte ich nie spielen. Ja. Yeah. Heiße Sendung. Oh ja, eine ganz heiße Sendung. Eine kochend heiße Sendung. Eine höllisch heiße Sendung. Einfach die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Move it. men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, men, so, das war der kleine Harper-Session. Spezial, Dankeschön. Action ist Freitagabend. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. Echt stark. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. Freitags. Hier ist die Sendung, die sich an keine Regeln hält. Immer freitags ab 19 Uhr. Genau. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Der Freitag. Hier ist unser Horrorgastgeber Charlie 2000 mit direkter Spritze. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hallo, hallo, hallo, hallo. Why? I can't hide from the Ganz kurz nochmal, dein Blitzer B500 Baden-Baden Richtung Autobahn in der 60er-Zone. Und ich habe schon gehört, einige sind krank. Für alle, die jetzt mal krank sind und im Bett liegen müssen und sich, dann machen wir was ganz Besonderes, oder? Ja, auf, ich komm, ja. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Ein kleines Italo-Spezial.

bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. Ah. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Habt ihr erkannt? Ja. 22.37 Uhr am Freitagabend. Ja, ich grüße alle Fasnachter. Und jetzt, Leute, macht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Style, high heels off, I'm feeling alive.

Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Ja, da leuchten die Augen. Denn bei Singler Einrichtungen in Lahr finden Sie nun in den neu gestalteten Geschäftsräumen alles, was Sie sich für Ihren Hausrat wünschen. Tolles Porzellan, erlesene Tischwäsche, kreative Geschenkideen und noch vieles mehr. Singler Einrichtungen in Lahr. Kreativ, erfahren, regional. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, heute Abend ist Freitag. Freitag ist Codex Tag. Super. Heute heißt es Animals at Codex. Da gibt's wieder viele Aktionen. Animal Go-Go's, Blue Cup Action. Erstens mal, jeder, der bis 23.30 Uhr Eintritt bezahlt, bekommt einen blauen Becher, mit dem es 50% auf alle Longdrinks die ganze Nacht gibt. Außer mit Red Bull. Dann gibt's die große Aktion. Jeder im Animal-Outfit, also Ganzkörper, Kostüm, Hasebär, Affe, Tiger, Katze, Maus, Panda, bekommt 40 Euro Freiverzehr bis 23.30 Uhr. Wer aber nur eine Maske trägt, bekommt 5 Euro Bonusverzehr auch bis 23.30 Uhr. Super! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag Birthday Party. Januar, Februar Geborene. Denen geht's richtig gut. Birthday Spezial bis zu 100 Euro Freiverzehr für Geburtstagskinder. Bringe deine Freundin mit zum Freunde mit zum Feiern und bekomme pro Freund oder Freundin 5 Euro Freiverzehr. Maximal 20 Freunde. Ihr müsst aber in der Gruppe eintrudeln und zusammen Eintritt bezahlen. Die Aktion läuft bis 24 Uhr. Personalausweis nicht vergessen. Mehr Infos unter codex-club.de. Genau. Wen haben wir denn hier? Hey, Charlie. Wenn er die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! Ja, man hört Tarzan Boy mit Cascada. 22.50 Uhr. Auf, jetzt gebe ich Gas. Ihr galaktischer Autolot, bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation ein. Vielen Dank. Volle Energie. In den letzten paar Minuten sind angebrochen. Allen ein schönes Wochenende, Nachtschwimmer. Oh, jetzt auf einmal die Kelly da. Die Tochter von meinem Freund Al. Ja, das ist da hochinteressant. Ich heiße übrigens Kelly. Ja, habe ich ja gerade gesagt, Kelly. Aber wenn dein Vater weg ist, dann kann ich ein bisschen... Oh, komm. Hä? Jetzt ist mein Vater weg, du kannst ruhig ein bisschen näher rücken. Ja, genau. Ja, was wolltest du mich fragen? Die haben gesagt, ich wäre blöd. Bin ich blöd? Nein. Hier ist der Intro in der Welt, Charlie 2000. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Boah, der Burner. Finger weg, Kelly, hier. Ja. Wahnsinn, ah? Busta Rhymes mit Alphaville. Bis kommenden Freitag nach Tremor. Das Ganze war übrigens aus der Serie Senden ohne Hirn. Heute die Rubrik Witze ohne Pointe mit Männern ohne Hose. Humor, der aus dem Bauch kommt, zusammen mit dem Mittagessen. Auf so hohem Niveau, dass es einem selbst mit Leiter noch schwerfällt, überhaupt die Stammtischkante zu erreichen. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Länger hält man dieses Gesabbel auch nicht aus. Vielen Dank an den zauseligen Schnarchlappen. Der kommt gleich wieder in sein Körbchen. Selber schuld. Und bitte rufen Sie nicht mehr an. Ihre Probleme interessieren uns ohnehin einen Scheiß. Schuhverkäufer, hast du dich abgeregt? Komm, sag ein paar friedliche Worte. So als gute Nacht-Spruch. Auf, Erl, los. Darf ich es sagen? Ja. Geh zur Hölle. Oh, na, what's up? Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my bullshit. I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Best of four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture? Painting you a portrait of young. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. In der Ukraine haben sich Opposition und Präsident Janukowitsch auf einen Weg aus der politischen Krise des Landes geeinigt. Auf dem Maidan in Kiew kam das aber nicht gut an. Vitali Klitschko und andere Oppositionspolitiker wurden mit Pfiffen und Buhrufen begrüßt. Die Einigung sieht unter anderem vor, Parlament und Präsident neu wählen zu lassen. In der EU reagierte man dagegen erleichtert. EU-Kommissionspräsident Barroso begrüßte die Vereinbarung als wichtigen Schritt zum Frieden. Ratspräsident Van Rompuy forderte alle Parteien auf, Mut zu zeigen und den Worten Taten folgen zu lassen. Dialog sei der einzige demokratische Weg aus der Krise. EU-Parlamentspräsident Schulz mahnte, der Friedensprozess brauche Bemühungen aller Seiten, besonders der Regierung. EU-Außenbeauftragte Ashton erklärte, sie sehe Möglichkeiten zu EU-Finanzhilfen für die Ukraine. Aus Brüssel, Angelina Reusch. Die Biathletin Efi Sachenbacher-Steele hat ihren positiven Dopingtest bestätigt. Die 33-Jährige beteuerte aber ihre Unschuld. Ein verunreinigter Müsli-Riegel sei die Ursache für den positiven Test gewesen. Trotzdem wurde sie sofort nach Hause geschickt. Uwe Müßiggang, der Cheftrainer der Biathleten, zeigte sich im ZDF entsetzt von den Dopingvorwürfen. Ja, für mich persönlich war es auch ein totaler Schock, weil ich hätte die Hand ins Feuer gelegt, dass sowas bei uns nicht passieren kann im Team. Auch sportlich lief es nicht so gut für die Biathleten heute. Die Damenstaffel über 4x6 Kilometer landete nur auf Rang 11. Und Maria